Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt unbändige Lust. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine übergroße Lust haben, zum Beispiel auf extremen Sex, die ungewöhnlichen Sex praktizieren, die extreme Lust haben auf ausschweifendes Essgelage, die geheime Gelüste haben, die wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können und diese Gelüste vielleicht auch ausleben, vielleicht eben auch geheim ausleben. Und wenn ihr mir davon und darüber erzählen wollt, das fände ich sehr interessant und sehr spannend. Also, unbändige Lust, unser Thema heute Nacht, 0800 220 50 50. Ihr könnt uns kostenfrei erreichen oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht zu unserem Thema ist der Jannis und Jannis ist 20 Jahre alt. Hallo Jannis. Ja, hi. Jannis, du hast angerufen zu dem Thema. Warum? Ja, richtig. Ich habe das Thema gelesen und habe mir gedacht, da ich schon eine Menge mit dem Thema zu tun habe, Sexualität an sich, und auch eine Menge Erfahrung gemacht habe für mein Alter, denke ich zumindest, habe ich mir gedacht, teile ich ein paar davon, weil ich kein Problem habe, darüber zu reden und weiß, dass ihr das gerne hört. Ja, dann leg mal los. Du bist erst 20 Jahre alt, du sagst, du hast schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt in Sachen Lust und extremer Lust. Was war das zum Beispiel? Also ich habe keine Statistik aufgestellt, aber ich denke, 8 Sexualpartner ungefähr bis jetzt bei mir sind schon nicht so gewöhnlich für mein Alter. Vor allem, dass sie von beiden Geschlechtern kamen und das sogar relativ gleich verteilt. Moment, 8 hast du gesagt? Ja, ich glaube, es sind 8 oder 9. Ich habe nicht genau, habe jetzt nicht nochmal genau nachgezählt. Das geht ja noch. Es geht noch, ja. Ich meine, ich hatte schon Sorge. Das ist gut. Also 8 Sexualpartner mit 20 ist noch im Rahmen. Naja, also so wahnsinnig viel. Übertrieben. Aber das Interessante daran ist halt natürlich, dass es von beiden Geschlechtsseiten kam, beziehungsweise manchmal war das sogar sehr schwer zu definieren, welchem Geschlecht diese Menschen jetzt angehören, weil sie biologisch und seelisch zwei verschiedene waren oder sich gar nicht festlegen wollten. Mit solchen Leuten habe ich auch sehr gerne Geschlechtsverkehr. Ja, weil das aber in dem Moment, wo sie nackt sind, siehst du, ob es Mann oder Frau ist? Oder wie ja, natürlich. Aber ich habe auch schon Sex gehabt mit Menschen, die eigentlich absolut weiblich waren. Mit einem Menschen, der eigentlich absolut weiblich war, aber trotzdem einen Penis hatte und den auch nicht loswerden wollte. Also der war stolz auf seinen, oder die war stolz auf ihren Penis. Ach so. Wollte den auch behalten. Das heißt, du kannst für dich gar nicht so richtig sagen, ob du schwul bist, bisexuell bist. Ich bin pansexuell. Das pansexuell? Ja. Was ist pansexuell? ich würde sagen, die meisten Leute werden mit bisexuell mehr anfangen können, aber ich bin absolut davon überzeugt oder sehr stark der Meinung, dass ich mich nicht in einen Mann verlieben könnte. Zumindest habe ich bis jetzt keine Gefühle in diese Richtung in irgendeiner Weise gehabt. Du kannst dich nicht in einen Mann verlieben, aber du hast Bock auf Sex mit einem Mann. Ich habe Sex mit Männern auch schon gehabt und es hat auch Spaß gemacht. Es ist nicht so, dass ich dahin große, weiß ich nicht, Sehnsucht verspüre, das ist eher so wie Masturbieren. Nur ist es sehr viel spannender, wenn noch ein anderer Mensch dabei ist. Man kann damit sehr viel mehr machen, sehr viel mehr variieren, sehr viel neue Erfahrungen machen, die Menschen kennenlernen. Natürlich. Das nennt man, also diese Variante der Bisexualität nennt man pansexuell oder hast du dir das so ausgedacht? Nein, das ist eine offizielle Bezeichnung, gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu. Ist ja doll. Wusste ich noch nicht. Ja. Das wissen interessanterweise sehr wenige. Das wundert mich jedes Mal, wenn ich das Wort sage und die Leute kennen es nicht. Aber es ist eine Sexualität, genauso wie Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität. Gibt es auch noch ein paar andere, die die meisten Leute nicht kennen. Bezieht sich das nur auf Männer? Können Männer nur pansexuell sein oder auch Frauen? Nein, das können auch Frauen. Ich kenne auch Frauen, die pansexuell sind. Ja. Meine Ex-Freundin war pansexuell. Ja. So, unbändige Lust heißt das Thema. Das heißt, du hast mit 8 Leuten gepennt. Wie gesagt, das ist noch nicht so der Hammer, finde ich. Das ist nicht zu viel, ja, richtig. Aber wann hast du denn für dich entdeckt, dass du mehrgleisig fahren möchtest? das klingt auch so wieder so bisexuell. Das ist. Naja, irgendwo ist es ja auch bisexuell. Wollen wir uns nicht über die Wörter streiten? Ja, gut, okay. Also es ist tatsächlich eher nicht so, dass ich das irgendwann gemerkt habe und aktiv entschlossen habe, dass ich das jetzt mache, sondern ich habe es von Anfang an nicht ausgeschlossen und dann einfach gemacht. Mhm. Mir ist wichtig, nichts von etwas zu behaupten, ich würde es nicht mögen oder nicht wollen, wenn ich es nicht getan habe. Mhm. Und deswegen versuche ich, so viel Erfahrung wie möglich zu machen, um festlegen zu können, was ich mag und was ich nicht mag. Ich finde das völlig in Ordnung und finde es super, dass du das auch so offen praktizierst. Ja. Aber praktizierst du es wirklich ganz offen? Weiß dein Umfeld davon? Ja. Deswegen, jeder, der fragt, bekommt die Antwort dahin. Ich trage auch einen Ring der O auf der Arbeit. Und wenn jemand fragt, sage ich ihm auch, was das bedeutet. Und das habe ich auch schon getan. Ich habe damit kein Problem. Und ich finde auch, dass Leute wissen sollten, wer ich bin, wenn die nicht damit umgehen wollen, wer ich bin, wenn ich mit denen noch nichts zu tun habe. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen gerne immer alle in Kästchen einteilen wollen. Die kennen Heterosexuelle und die kennen Homosexuelle. Bei Bisexuellen fällt es den Leuten schon sehr schwer. Wenn wir den Leuten jetzt auch noch erklären müssen, was pansexuell ist, ich glaube, das dauert noch 100 Jahre, ehe das dann rübergekommen ist. Ja, es dauert dann aber nicht sehr lange. Also es ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ich mit beiden Geschlechtern schlafe, aber mich in Männer nicht verlieben kann. Mhm. Oder nicht werde, wahrscheinlich. Mhm. Ich schließe es nicht aus, genauso wie ich alles andere nicht ausschließe. Aber es ist bis jetzt nicht in geringster Weise passiert, also halte ich es wohl wahrscheinlich. Wie schaffst du es, deinem nahen Umfeld zu sagen, dass du nicht schwul bist? Ich habe mich bis jetzt noch nie ansatzweise in einen Mann verliebt. Und ich denke, das ist das, was Schwulsein ist, oder? Ich meine, sich in Männer verlieben zu können und das zu tun. Ja, aber ich glaube, der Volksmund sagt in dem Moment, wo du einmal mit einem Typ ins Bett gehst, bist du schwul. Ja, das ist absolut bescheuert. Das habe ich schon so oft gehört und das regt mich jedes Mal wieder auf. Ja, mich auch. Das ist absoluter Schwachsinn. Nur weil man mit Männern schläft, ist man noch lange nicht schwul. Ich hatte sehr viel mehr Sex mit Frauen, als ich mit Männern Sex hatte. Mit Männern vielleicht jetzt 4-mal oder so. Ich müsste nochmal nachziehen, aber. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nein, momentan bin ich nicht in einer Beziehung. Wenn du in einer Beziehung mit einer Frau bist, schließt du die Pansexualität dann komplett aus? Das ist ein Thema, mit dem ich mich momentan auch sehr stark befassen muss, weil ich die ganze Sexualitätsgeschichte erst in meiner ersten und einzigen Beziehung bis jetzt gehabt habe. Mhm. Ich habe das nicht so definieren können, die Beziehung ist daran zerbrochen, dass ich da nicht wusste, was jetzt Sache ist am Ende. Mhm. Und deswegen muss ich jetzt überlegen, wie ich das nachher halten will. Ich wäre gern polygam oder zumindest polyamor, würde gern mit mehr Menschen schlafen als nur mit meinem Beziehungspartner, aber das alles emotional nur bei ihm halten natürlich. Das ist alles sehr schwer unter einen Hut zu kriegen. Ich finde auch das einen ganz, ganz guten Ansatz, aber dafür braucht man sehr viel Vertrauen zum Partner und sehr viel Großherzigkeit, dass man gegenseitig sich eben so viel Freiheit gewährt. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ich würde es gerne können. In meiner ersten Beziehung hat es nicht funktioniert, da war ich aber noch im ganz anderen Status, was meine Psyche angeht und mein Wissen über meine Problematiken. Wenn es jetzt noch eine Gelegenheit gäbe, weiß ich nicht, wie ich das genau anfassen würde. Aber ich hoffe, dass ich das rausfinde, bevor es zu spät ist, bevor ich wieder was kaputt mache. Ja, gut. Du bist 20 Jahre alt. Du bist im Moment in der Phase des Suchens, des Ausprobierens und des Sichfindens auch. Insofern bin ich ja guter Dinge, dass du in weiß ich nicht, 4, 5, 6 Jahren oder spätestens in 10 Jahren so deine feste Linie auch gefunden haben wirst. Und vielleicht findest du auch Partnerinnen, mit denen du das dann so praktizieren kannst, wie du es gerne möchtest. Tja, die Sache ist nur, ich hätte es mit meiner Ex-Freundin praktizieren können, aber habe es dann selber nicht hingekriegt. Wir haben das gestartet mit der Polygamie und sie hat angefangen, mit anderen Leuten was zu machen. Hat mich vorher bei allem gefragt, sie hat alles gemacht, was ich gesagt habe und hätte auch weniger gemacht, wenn ich es gesagt hätte. Und ich habe dann auf einmal extreme Eifersucht und Betrogenängste oder Gefühle bekommen. Ja, gut, das muss man. Bin damit nicht im geringsten klargekommen. Ja, da muss man trainieren, das muss man ausprobieren, das kann man theoretisch gar nicht so entscheiden. Ja, interessant, Janis. Jetzt haben wir zum ersten Mal was hier von der Pansexualität gehört. Zum ersten Mal? Das Wort ist hier noch nie gefallen, wirklich. Interessant. Ja. Das ist in der Szene, in der ich mich rumtreibe, in der SM-Szene ziemlich geläufig, deswegen wundert mich das jedes Mal. Du treibst dich in der SM-Szene rum? Ich bin eigentlich habe ich nur Sex innerhalb der SM-Szene, zumindest seit meiner Beziehung. Achso, das erzählst du mir jetzt. Also es gibt auch noch eine SM-Variante in dir. Eine Seite. Naja, ich habe den meisten Sex, den ich habe, habe ich nur in SM-Bereich, weil der Vanilla-Sex, also alles, was nicht mit SM zu tun hat, das würde ich nur auf emotionaler Ebene haben können. Und das ist bei diesen Menschen ja nicht der Fall, weder bei Frauen noch bei Männern momentan. Was machst du denn in der SM-Szene für einen Sex? Beides, also alles eigentlich. Ich bin Switcher. Ich bin etwas schmerzempfindlich. Deswegen bin ich bin absolut nicht devot unter Männern. Da gibt es viele Einzelheiten. Du bist devot unter Männern? Unter Männern bin ich nicht devot. Ah, nicht devot, ah, ja. Das weiß ich nicht, da habe ich absolut kein Gefühl für. Unter einer Frau habe ich das noch nicht machen können, ja. Bin noch nicht zugekommen, aber die Fantasien gehen schon in die Richtung. Und einmal habe ich es ankosten können, das war sehr witzig, war sehr interessant. Also will ich das in die Richtung auch weiterführen. Ja. Ansonsten habe ich aktiv schon über beiden Geschlechtern gespielt mit allem und das hat mir auch alles gefallen. Ich glaube, wenn wir beide uns in ein paar Jahren unterhalten, wirst du mir sehr, sehr viel noch erzählen können, Janis. Ja, das könnte ich jetzt auch noch. Ich danke auf jeden Fall für schon mal den kleinen Hinweis und die Ausführungen deines Anrufes. Vielen, vielen Dank. Ja, natürlich. Alles ja, Gute. Gerne. Tschüss, Janis. Ja, dir auch. Ciao. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt unbändige Lust. Und ich möchte an dieser Stelle hinweisen auch nochmal auf den TV und 1 Live Report Mr. Dix, der heute in 1 Festival gelaufen ist und um 22 Uhr war das. Und wer das verpasst hat, der kann das sich ganz einfach in der Mediathek von 1 Festival auch zum Thema Lust nochmal anschauen. Hier ist Janine oder Janine, 21, nee 20, hallo. Hallo, gleich mal ganz kurz vorneweg, ich habe ein kleines Problem. Ja? Mein Akku vom Festnetztelefon neigt sich langsam dem Ende zu. Oh, also, dann müssen wir uns beeilen. Also wenn das gleich weg ist, dann ich wundern. Ich verstehe, okay. Leg los, unbändige Lust. Ganz kurz eine Sache zum Vorherigen dazu. Ich bin auch pansexuell, ich bin auch in der SM-Szene. Mhm. Ich lebe poly und das ist eigentlich alles nicht, weswegen ich anrufe, sondern dass ich süchtig nach Selbstbefriedigung bin. Das heißt, wie oft befriedigst du dich selbst? Bestimmt 10-mal am Tag. 10-mal am Tag? Bestimmt, ja. Wie kommt es? Hast du eine Erklärung? Ich liebe das Gefühl, dass dieses, wenn es sich den Höhepunkt kommt und dann diese Befreiung, ich kann da richtig abschalten, entspannen und da halt irgendwie alle Sorgen vergessen. Ja. Hast du einen Partner? Ja, ich habe einen Freund und eine Freundin. Du hast einen Freund und eine Freundin? Genau. Liebst du beide? Ja. Also es ist eine sexuelle und eine Herzensverbindung? Genau. Und die beiden wissen voneinander? Ja, aber sie haben miteinander nichts zu tun. Wie funktioniert sowas? Ja, das ist Polygamie, Polyamorie, wie man es so nennen möchte. Man das, ja. Und dann masturbierst du auch noch 10-mal am Tag. Wie geht das alles auf einen Hut? Fernbeziehung. Bitte? Fernbeziehung. Ach so, die beiden leben gar nicht in deiner Nähe. Ja. Wie oft siehst du die? Einmal im Monat. Aber dann nicht zusammen? Nö. Nee. Die eine kommt am Wochenende, der andere kommt am anderen Wochenende. Haben denn die beiden jeweils auch noch andere Beziehungen am Laufen? Sie hat noch nebenbei einen Freund. Und wie gehst du damit um? Ich kenne ihn, ich mag ihn, ich komme damit klar. Das ist Poli. Ja, das ist Poli. Ich weiß schon, das ist Poli. Klar, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil man immer so gesagt hat, ja, okay, Eifersucht manchmal, aber man gewöhnt sich irgendwann so daran und man erkennt auch seine eigenen Vorteile. Es gibt zum Beispiel dieses Missvertrauen nicht. Man vertraut sich zu 100%, weil man einfach... Jetzt ist sie weg. Nö. Nee, da bist du wieder. Schön. man vertraut sich einfach, weil man weiß, es kann ja niemand fremd gehen. Es geht ja nicht. Mhm. Es hat natürlich auch so eine gewisse Unverbindlichkeit. Genau. Also man muss sich gar nicht einem Menschen so verpflichtet fühlen. Ja. Man macht das so, worauf man Bock hat und lässt dem anderen auch die Freiheit und so ist es dann. Genau. Gibt es nicht die Sehnsucht bei dir, auch etwas ganz Festes zu haben, so ein Fels in der Brandung? Nein, das könnte ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich könnte jetzt niemals mit einem, also mein Freund zum Beispiel, der ist, wie wir es im BDSM-Bereich sagen, Vanilla. Das heißt, er steht jetzt auf BDSM nicht wirklich. Das würde mir jetzt aber beim sexuellen Kontakt total fehlen. Du klärst es mir eben kurz auf, was BDSM ist? Bondage Discipline ist praktisch das BD. Ja, das und erklärst du aber auch nochmal. Erklärst mal in Deutschland, verstehen die Leute das eher. Bondage und Disziplin, also Bondage ist Fesseln. Mhm. dann Disziplin das D oder Dominanz oder Devot. Ja. Dann S für Sadist und M für Masochist. Verstehe. Also dieses Sadomaso. Und da habe ich halt auch verschiedene Punkte, in denen ich meine Leidenschaft auslebe. Und die könnte ich jetzt mit meinem Freund nicht ausleben. Das würde mir dann total fehlen. Und man findet einfach nie einen Partner, mit dem man absolut alles ausleben kann. Das gibt's nicht. So, das ist meine Frage jetzt. Meine provokante Frage an dich. Muss man immer alles ausleben? Na, muss es nicht zwingend. Aber wenn man die Möglichkeit dazu hat und alle miteinander da einverstanden sind, gemeinsam diese Liebe so zu leben, warum sollte man es dann nicht tun? Ist das für dich ein Lebenskonzept, soweit du das überhaupt jetzt schon absehen kannst mit 20? Ja. Wie kann man in diesem Lebenskonzept zum Beispiel Familie und Kinder integrieren? In meinem Fall zum Beispiel möchte ich gar keine Kinder. Das würde jetzt in meinem Fall ausgeschlossen sein. Meine Freundin, die möchte gerne Kinder. Ja. Für die würde auch feststehen, sollte sie mit ihrem Mann, Freund ein Kind haben, dann ist das so. Dann bilden die praktisch eine kleine Familie. Das heißt aber nicht, dass wir dann uns nicht mehr lieben können. Dann bin ich halt mal dort und wenn die Kinder alt genug sind, bekommen die das auch erklärt. Ja. Und alles schon durchdacht. Genau. Janine, wie sprichst du die aus? Janine, ne? Janine, genau. Das stimmt schon. Das ist ein ungewöhnliches Lebenskonzept, was du da praktizierst. Wie erklärst du das zum Beispiel deiner Familie, deinen Eltern? Also meiner Familie habe ich zu Anfang versucht, irgendwie zu erklären, warum ich dieses Leben so besonders finde. Aber es ist schwer zu erklären, weil meine Eltern sind sehr konservativ. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Die haben einfach gesagt, das ist mein Leben, sie mischen sich dort nicht mehr ein und solange ich einmal jährlich zur Familienfeier an Weihnachten mit einem festen Freund auftauche und alles Friede, Freude, Eierkuchen gespielt ist, ist es wunderbar. Dann das lässt sich doch arrangieren, einmal im Jahr. Irgendeinen netten jungen Mann wird es schon geben, der mit dir da hingeht. Ja. Ja, das kann man, glaube ich, also wenn man aus einem konservativen Haus kommt, kann man das auch nicht wirklich erklären. Das stimmt, aber sie wissen soweit Bescheid, dass ich im guten Gewissen sagen kann, ich habe sie korrekt aufgeklärt. Immerhin, das ist ja auch schon eine Leistung, dass du dich getraut hast. Wie haben die denn reagiert, als du denen das so offen erzählt hast, wie du es mir gerade erzählt hast? Ich muss sagen, sie wurden langsam darauf vorbereitet. Als erstes kam ich an, ich bin bisexuell. Ja. Dann haben sie auch meine erste Beziehung kennengelernt, das war eine Frau, das war noch in dem konservativen Dorf, wo ich herkomme. Und danach kam der nächste Schritt, dass ich BDSMlerin bin. Aber da fängt es schon an, schwer zu werden, das dann im Dorf, im Dorfkrug zu erklären, ne? Nee, da bin ich schon ausgezogen. Ich wohne ja mittlerweile alleine, seit ich 16,5 bin und auch weit genug weg. Das behalten die auch alle für sich, das weiß da unten niemand. Und das habe ich ihnen dann auch nochmal vorsichtig erklärt. Darauf haben wir uns dann aber geeinigt, dass was wir in unserem Bett gegenseitig tun, braucht niemand wissen. Und dann waren sie halt schon mal so weit geschockt, in Anführungszeichen, dass das mit Poli nicht mehr recht viel ausgemacht hat. Gibt es in deiner Sexualität, so wie du sie bisher gelebt hast, gibt es da ein Tabu? Natürlich, im BDSM-Bereich zum Beispiel gibt es Tabus. Definitiv. Welches Tabu ist für dich relevant? Ich würde niemals in meinem Leben mit Natursekt oder Kaviar spielen wollen, zum Beispiel. Also mit Pipi oder mit dem anderen. Oder ich möchte auch nicht, dass jemand Fremdes einfach jetzt mal an mich ran darf und mein Freund so sagt, hey, das ist die neue, hab doch mal. Das möchte ich selbst bestimmen. Da will ich nicht, dass er sagt, nur weil ich mit der jetzt zusammen bin, müsst ihr auch was haben. Das. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf deine Masturbationsorgien. Ja. Sind das wirklich Orgien? Ich weiß nicht, inwiefern man jetzt Orgie definiert. Als Orgie verstehe ich meistens immer mehrere Menschen. Und wenn ich von Masturbation spreche, dann rede ich von mir alleine. Natürlich, das ist völlig klar. Ich meine jetzt mit Orgie, zelebrierst du das großartig oder geht das zack, zack? Zack, zack mittlerweile. Ich mache das nebenbei, währenddem ich chatte, währenddem ich skype. das kriegt auch absolut überhaupt keiner mehr mit, weil ich das sogar kontrolliert habe, dass ich hier nicht mehr laut werde. Ja. Und ich habe auch so meine Techniken. Natürlich, das glaube ich. 10-mal am Tag kann man ja sagen, okay, wenn du es geschätzt, das mal mehr, mal weniger. Da könnte man jetzt drauf reagieren, okay, wenn du es brauchst, mach es. Siehst du das auch so locker oder macht dir das schon doch etwas Gedanken, die ganze Sache? Ist es dir schon einen Tick zu viel? Das kommt darauf an. An manchen Tagen bin ich absoluter Meinung, mir macht Spaß, was soll's. Und dann habe ich halt wieder die Tage, an denen ich einen Termin habe, an dem ich mit Freunden mich verabrede. Mhm. Und dann kommt halt dieser Punkt auf, dass ich einfach nicht aufhören kann. Dass ich nicht aufhören kann oder ich muss noch einkaufen gehen. Und genau in solchen Momenten fängt halt dieser Drang an, jetzt brauchst du es, genau jetzt. Und dann passiert halt wirklich oft, dass ich auch einfach mal sage, hey, sorry, Freundin XYZ, ich kann jetzt nicht. Ach so. Und auch mal Termine deswegen absagen. Das heißt, du sagst dann eher eine Freundin ab, als dass du es unterlässt, dich selbst zu befriedigen. Genau, und das ist der Punkt, der mich dann zu Weißglut bringt, weil ich das nicht mehr unter Kontrolle habe. Ja, finde ich auch. Da ist auch ein Punkt, wo ich finde, dass man so sehr ich auch das Ausleben von Sexualität gut finde und begrüße, aber irgendwo muss man sich auch eine Grenze setzen. Und man darf auch nicht zum Sklave der eigenen Sexualität werden. Das ist genau der Punkt. Und das kann man nur durch eigene Entscheidung und durch eigenes Training kann man das hinbekommen. Ich bin ja schon mal soweit froh, das Training habe ich soweit, dass wenn ich jetzt zu meiner Ausbildung gehe, dass ich früh speziell, ich hatte ja mal so ein Ritual, dass ich immer morgens zum Aufstehen was mache. Und dann hatte ich halt zur Schule das Problem, dass ich gerne mal die Stunden geschwänzt habe. Mhm. Gesagt, ach, erste, zweite Stunde ist egal, kommst du zur Pause. Mhm. Und da habe ich jetzt halt die Disziplin, dass die Verantwortung, ich kann nicht auf Arbeit fehlen. Genau, das und du solltest auch auf der Arbeit nicht zu lange auf die Toilette gehen. Ja, das habe ich ja die Mittagspause. Das habe ich relativ gut unter Kontrolle manchmal. Was denkst du, wenn du masturbierst? Nichts. Das ist es ja. Ich kann komplett abschalten, ich kann alle Sorgen vergessen, ich kann runterkommen. Du denkst nicht konkret an nackte Frauen, nackte Männer? Nein. So, also jetzt allein körperliche und vom Aussehen her habe ich eh nicht so die Fantasien. Das geht dann, wenn, mehr ins Detail, spielerische Sachen, Fantasien, aber jetzt nicht, was den Körper angeht oder so. Machst du's? Ich schaue auch keine Pornos. Ja, das ist ja das Interessante, dass sehr, sehr viele Frauen, die meisten Frauen das nicht gucken und die meisten Männer gucken das. Das liegt nicht daran, mir sind nur die meisten Pornos einfach nicht auf meine Attraktivität, das, was ich attraktiv finde. Also ich finde halt, ich brauche was zum Anfassen an einem Menschen. Und das wirklich mehr, nicht nur. Was heißt das zum Anfassen? Naja, 100 Kilo, 120. Ach so, das ist ein Fetisch. Ja. Du brauchst dicke Männer oder dicke Frauen. Ja, also ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Poly leben, wenn ich jemanden liebe, ist mir das egal. Da zählt die Liebe, da zählt der Charakter. Aber wenn ich jetzt wirklich rein sexuell denke, dann brauche ich was zum Anfassen. Gut, aber diese Art von Pornografie gibt es natürlich auch. Ja, aber selten. Und wenn, dann ist es auch nie das, was ich möchte. Und es ist halt speziell. Jetzt ist sie, glaube ich, weg. Janine? Nein, immer noch da. Es gibt immer so einen kleinen Klacker. So einfach wirst du mich nicht los. Nein, ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Machst du es mit der Hand oder hast du Gegenstände zum Masturbieren? Ich habe einen Vibrator. Ah, wie sieht der aus? Schwarz und lang. Ein klassischer Vibrator? Genau. Nichts Besonderes? Nee, ich brauche jetzt nicht dieses ganze Schnickschnack. Hast du den mit auf Reisen auch, wenn du unterwegs bist? Ja, definitiv. Ohne geht nicht. Der ist immer dabei, im Handgepäck, im Handtäschchen der Dame. Ja. Also ich habe es auch schon gebracht, ich habe einen Kumpel in NRW besucht, er hat neben mir gepennt und ich war dann extra noch länger wach, nur um dann direkt neben ihn. Ne? Ich verstehe schon, ja. Also, Janine, ich finde, aber da haben wir uns gerade, waren wir uns ja auch einig, dass man irgendwie muss man sich auch Grenzen setzen. Ja. Sonst, wie gesagt, wird man versklavt durch die eigene Sexualität. Das ist halt das Problem. Und das muss man ausprobieren. Du bist auch noch in dem Alter wie Janis vorhin auch, wo man das noch für sich testen muss. Und wo sind die Grenzen, wie kann ich es machen und so weiter. Danke für deine offenen Worte. Gerne. Vielen Dank für deinen Anruf. Siehst du, es hat zu lange gehalten. Das ist super. Sehr gut. Ich bin gerade erstaunt, weil es piepst hier die ganze Zeit schon, seit ich schon um 0.30 Uhr das erste Mal angerufen habe. Wir haben dich wunderbar verstanden. Das war sehr gut. Super. Janine, vielen, vielen Dank und alles Gute und viel Spaß wünsche ich dir. Gerne, danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Unbändige Lust, das war ja nun wirklich ein gutes Beispiel dafür von unserer 20-jährigen Janine. Jetzt machen wir altersmäßig mal einen großen Sprung in eine andere Richtung. Nämlich 74 Jahre alt ist die Brigitte. Guten Morgen, Brigitte. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. So, jetzt wirst du uns ein bisschen erzählen von der Lust, von deiner unbändigen Lust. Ja, unbändige Lust, gut. kann man nicht so sagen, sondern ich habe ein wunderschönes Erlebnis gehabt, das ich dir heute mal erzählen möchte. Brigitte, irgendwas stimmt mit deiner Leitung nicht. Es ist ganz, ganz gestört. Sitzt du ganz still am Telefon? Machst du sonst gar nichts? Nein. Ja, vielleicht klappt es jetzt. Also wir fangen mal an. Ja. So, ich hatte ein wunderschönes Erlebnis. Und zwar bin ich fremd gegangen mit einem Partner. Und wir haben uns ein schönes Bett im Kornfeld gesucht, zwischen Kornblumen, und es war ganz romantisch, die Sonne schien wunderbar. Und dann hatten wir, ja, leidenschaftlichen Sex. Und auf einmal sagt mein Partner, guck mal nach oben, und dann stand über unseren Köpfen ein Reh, hatte sich ganz heimlich angeschlichen, blieb dort ganz fasziniert stehen, guckte uns an, guckte uns etwas zu, und dieses Reh wusste wohl in dem Moment, dass von uns keine Gefahr ausging. Ne? Automatisch haben die Tiere ja wohl so einen Instinkt. Das ist ja lustig. Und so blieb es immer zu stehen. Ließ sich, also. Das ist ja lustig, das heißt, das war ein Spannerreh. Ja, blieb stehen, guckte uns dauernd zu. Und wir hielten schön still, ne, und waren schön ruhig, aber das hätten wir gar nicht sein brauchen. Als es uns zu langweilig war, haben wir dann einfach weitergemacht. Und das Reh blieb weiter stehen und guckte. Ja, das blieb einfach stehen. Wie lange ist das eigentlich her, die ganze Geschichte? Ja, das ist schon eine längere Zeit her, etwa 10 Jahre. Ja. Aber das ist so ein Erlebnis, das bleibt in meinem Gedächtnis. Und als wir dann wirklich das Reh gar nicht mehr so sehr beachtet hatten, sondern weiter mit unserer Beschäftigung gemacht haben, dann war es zum Schluss dann doch weg. Wieder so leise, heimlich still und leise, wie es gekommen war, war es dann verschwunden. Ich sag, so ein Erlebnis hat man ja wohl nur einmal im Leben. Ja, das ist ja schon, das hat ja schon eine gewisse Romantik. Und deswegen wollte ich dir das gerade mal erzählen. Ja, das hat ja eine gewisse Romantik. Ein Reh schaut einem beim Sex zu und läuft nicht weg. Das Reh hat wahrscheinlich noch nie Menschen gesehen, wenn sie kopulieren. Aber hat bestimmt gewusst, was wir da tun, und hat ganz doll und fasziniert mit großen Kulleraugen zugeschaut. Das Reh wird gedacht haben, die Menschen machen das also auch. Das habe ich wirklich so empfunden. Ja. Und das wusste also, von uns ging jetzt in diesem Moment keine Gefahr aus. Ja, ne? Ja, genau, genau. Und blieb da faszinierend stehen. Ja. Jetzt ist die Leitung immer noch sehr schlecht. Deswegen werden wir uns gar nicht so lange unterhalten können, Brigitte. Aber dennoch eine Frage. Du bist heute 74 Jahre alt. Hast du heute auch noch Sex und einen Partner? Ja. Ja, ich habe zwar einen festen Partner, aber der ist leider impotent, und somit finden noch mit diesem anderen Partner noch öfter an verschiedenen Orten leidenschaftliche Sex. Ach so, du hast einen festen Partner, der ist aber impotent, und noch einen Lover, eine Affäre nebenher. Ja. Das Bett im Kornfeld. Der ist und so ähnliche Orte dann. Und wie ist das für dich? Wie wichtig ist Sexualität für dich, auch heute in deinem Alter noch? Ja, sehr wichtig eigentlich, doch. Sonst würde ich nicht diese Heimlichkeiten auf mich nehmen, ne? Aber das ist so viel, das gibt mir so viel, das macht so viel Spaß, muss ich dazu sagen. Und darum. Wie alt ist denn deine Affäre? Und der ist auch schon 70. Ja, und dein Hauptpartner, der impotent ist, der weiß nichts von der Affäre? Nein. Ah. Wir wohnen nicht zusammen. Wir haben getrennte Wohnungen, und somit bin ich halt frei in meinen Entscheidungen, was ich tue. Verstehe. Bestand denn mal die Gefahr, wenn du so tollen Sex mit der Affäre hast, dass du dich in die Affäre auch verliebst? Ja, es ist auch ein bisschen Liebe dabei, aber wir wissen, das ist was verboten ist. Er ist nämlich noch verheiratet, und so können wir das gut trennen. Und dann geht das ja schon eine ganze Weile so. Ja. Ich höre ja auch immer wieder, dass die Leute sagen, so ab einem bestimmten Alter lässt die Sexualität und lässt die Lust nach Sexualität nach. Das kannst du nicht bestätigen. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Es macht immer noch genauso viel Spaß wie in jungen Jahren oder noch mehr. Warum noch mehr? Noch mehr Spaß, ja. Also so in ich bin Witwe. Und in meiner Ehe, da hat sich denn doch so langsam schon der Alltag eingeschlichen. Mhm. Und das war alles... Achso, dann holt man auch gewisserweise noch was nach von früher. Das kann man so sagen, genau. Ja. Vielleicht kann man auch den Körper, man kennt den eigenen Körper noch besser und erlebt dann vielleicht auch noch intensiver als früher. So sehe ich es auch. Kann ja auch sein, ja. Ach, wo triffst du dich mit deiner Affäre, wenn nicht unbedingt im Kornfeld? Ja, es ist ja nicht immer so ein herrliches Wetter. Nein, dann kommt er auch zu mir nach Hause. Ah ja, ja. Ja. Liebe Brigitte, wie gesagt, die Leitung ist nicht so ganz toll, aber wir haben dich dann auch gut verstanden, hoffe ich. Du hast das sehr schön erzählt. Ich danke dir vielmals und wünsche dir auch weiterhin sehr viel Spaß und genieße deine Sexualität. Danke, das ist ganz lieb, dass du das so sagst. Dieses schöne Erlebnis wollte ich einfach mal mit dir teilen. Ja, das war wirklich eine schöne Geschichte. Ich danke dir vielmals. Ja, tschüss. Ich danke auch. Ciao. Ja, ciao. 0800 220 5050. Extreme Lust, unbändige Lust, die sich ja nicht unbedingt nur auf Sexualität beziehen muss. Kann, aber muss nicht. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Niklas ist hier. Niklas ist 21. Guten Morgen, Niklas. Servus. Hi. Hi. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst zur Lust. Also, ja, die Lust ist oft da. Und halt manchmal ein bisschen zu oft, so dass ich auch schon sehr viel Geld dadurch verloren habe, weil ich dann auch zu Mitteln greife, die dann nicht vielleicht für den einen oder anderen besonders ist, aber ich finde die ganz gut, weil die sehr unverbindlich ist. So, jetzt musst du mir erklären, welche Mittel du meinst. Ja, Prostitution. Ich dachte es mir fast schon. Das heißt, du gehst oft zu einer Prostituierten, wie oft? Ungefähr so. Ja, also es gab Zeiten, da war das jede Woche. Jetzt mittlerweile halt so alle 2 Wochen mal. Das geht ganz schön ins Geld. Ja. Was zahlst du im Durchschnitt? Im Durchschnitt bezahle ich 50 Euro. Ja gut, da kommt einiges zusammen. Was machst du beruflich? Ja. Ich bin Einzelhandelskaufmann, noch in der Ausbildung. Gut, da hast du auch nicht so viel Kohle. Richtig, genau. Da muss man dann schon genau rechnen. Ja, ja. Gehst du immer zu einer bestimmten Prostituierten? Nee, das ist eigentlich immer unterschiedlich. Also das ist, welche mir gerade gefällt, so nach dem Motto. Ja. Bist du in einer Beziehung auch noch? Nein, da war ich vor einem Jahr, ein halbes Jahr in einer Beziehung. Bist du, während du in der Beziehung warst, auch zu Prostituierten gegangen? Nein, da bin ich nicht zu Prostituierten gegangen. Allerdings habe ich da, als meine damalige Freundin eine Woche im Urlaub war, die Freundin da betrogen. Mit einer Prostituierten? Nein, mit einer Prostituierten, so. Ah ja. So, jetzt erzähl mir mal, oder erklär mir mal, du bist ein Typ von 21 Jahre, das heißt, du kriegst wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegen würdest, könntest du auch so Mädels kriegen auf das ist auch gar nicht das Thema, das klappt, das ist auch gar kein Problem, aber... Warum die Prostituierten? Weil diese Lust so oft da ist. Bitte, weil? Weil diese Lust so oft da ist. Ja gut, aber also, du könntest ja auch öfters mit Mädels Sex aber die haben. Lust kommt dann, sage ich mal, mitten in der Woche, keine Ahnung, um 23:30 und dann ist das halt ziemlich unverbindlich, da wird nicht geredet. Ich verstehe. Also meistens kriegt keiner was mit. Die Lust kommt, du willst sie sofort befriedigen, ohne großes Gequatsche. Richtig, genau. Du fährst hin, legst Geld hin und ab geht die Post. Richtig, genau. Wie sehr geht die Post denn bei der Prostituierten ab? Ja, das kommt ganz drauf an, aber ich gebe da schon Gas dann, weil, ja. Also so das übliche Programm, Geschlechtsverkehr, genau. Oral auch? Genau. Erst oral eigentlich immer und dann geht's ans Eingemachte. Kannst du sagen, bei wie viel Prostituierten du in deinem Leben schon warst? Genau kann ich das bestimmt nicht sagen, aber ich denke schon, dass es in den letzten 2 Jahren schon um die 50 Mal war. Mhm. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Und da ist auch halt viel Geld verstrichen in der Zeit. Absolut. Dann konnte ich Sachen wie die Handyrechnung zum Beispiel nicht bezahlen. Da sind dann auch sehr viele Probleme gekommen. Mhm. Machst du das ganz geheim? Mein engster Freundeskreis weiß das halt. Also meine Jungs, so sage ich mal, die wissen das halt. Aber so eigentlich schon, ja. Kann es damit auch zu tun haben, dass sich das zu einer Prostituierten hinzieht, dass du dafür bezahlen musst? Das eher nicht. Weil es tut, ich denke also, bevor der Akt passiert ist, gar kein Problem, lege ich das Geld hin. Mhm. Aber sobald ich dann fertig bin, rege ich mich schon wieder darüber auf, dass ich das jetzt gemacht habe. Weil ich mir dann denke, ich doch vom PC locker setzen können und mir da das ein oder andere Film schon angemacht habe. Und ja. Genau, das ist die Alternative, das könntest du auch richtig machen. Richtig, ja. Und warum machst du das nicht? Dann davor die Lust da ist. Dann denkt man, ah, man kann da hingehen, dann gibt es realen Sex und ja. Ist natürlich schöner als ein Filmchen gucken. Ja, auf jeden Fall. Was ist das für ein Gefühl, abgesehen von dem Geld? In dem Moment, wo du fertig bist mit der Prostituierten, du bist noch bei der Prostituierten, du hast gerade deinen Orgasmus gehabt. Aber dann, die ersten Sekunden danach, was ist das für ein Gefühl? Ja, ich mache mir dann meistens erstmal eine Zigarette an, setze mich in mein Auto und ja, viel Gefühl ist da nicht mehr. Das ist mittlerweile schon fast, also was heißt, nee, Routine würde ich jetzt nicht sagen. Es ist immer wieder ein Kick hinzugehen, aber das ist mir klar, der Kick hinzugehen kann ich nachvollziehen. Aber die Frage war gerade, wenn du rausgehst, ist das ein Gefühl, ein schales Gefühl oder bist du zufrieden mit dir oder ekelst du dich gar? Oder? Nee, natürlich gehe ich danach direkt duschen zu Hause, ist gar keine Frage. Aber ein Ekel ist wirklich nicht da eigentlich, weil ich gehe jetzt nicht in die letzten Ecken. Ich gehe dann schon dahin, wo ich weiß, dass es nicht allzu dreckig ist. Und, ja. Und die Tatsache, dass die Mädels das rein professionell machen, dass die wahrscheinlich, wenn die mit dir zugange sind, überhaupt nichts dabei empfinden. Und das ist mir egal. Ist dir völlig egal. Ich empfinde ja auch nichts dabei. Ja. Naja, du bist zumindest geil. Das sind die nicht. Ja, nee. Aber solange ich befriedigt werde, ist das für mich gar kein Problem. Ja, okay. Nun könntest du dir ja auch so ein kleines Handbuch anlegen mit Mädels, die man auch recht schnell anrufen kann, nach dem Motto, ich komme mal vorbei. Ja, das Ding ist, wenn sowas passiert, und das hatte ich auch schon, dann wird zu viel geredet. Ich wohne in einem kleinen Örtchen und da weiß halt direkt jeder alles. Mhm. Und das ist dann halt, ich weiß nicht, meine Mutter arbeitet hier im Dorf und das kriegt dann jeder wieder mit. Mhm. Du wohnst in einem kleinen Dorf, wie weit musst du fahren bis zu einer Prostituierten? 20 Kilometer. Naja, das geht ja auch noch. Ja, das macht auf jeden Fall. Wann warst du jetzt das letzte Mal da? Vorgestern. Vorgestern, ah ja. Ja. Wie war's? Ja, wie immer eigentlich. Ja, das ist vielleicht sogar eine ganz, ganz interessante Frage. Ist das wie immer? Kommt ganz darauf an. Manchmal sage ich jetzt mal, ist eine Prostituierte eine gute Prostituierte, manchmal nicht so, aber im Grunde genommen ist das eigentlich immer dasselbe. Wie lange bist du ungefähr bei der Prostituierten? Es kommt ganz darauf an. Aber im Durchschnitt so eine halbe bis dreiviertel Stunde schon, ja. Ja. Ja, Niklas, ist auch eine Form von unbändiger Lust. Dazu haben wir aufgerufen, das solltet ihr mir ja erzählen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was mal passieren wird, wenn du dich richtig verknallst und richtig wahnsinnig verliebt bist in eine Frau. Ja, darauf warte ich auch. Ja, und dann fängt es an, heikel zu werden. Richtig, genau. Dann darfst du das natürlich nicht weitermachen, das ist ja klar. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Nee. Dann muss das eine Freundin sein, die das auch ganz gerne macht und sehr oft machen will. Genau, ganz genau. Vielleicht gibt's ja so eine Fügung. Vielleicht gibt's das. Ja. Danke, Niklas, dass du angerufen hast. Gar kein Thema. Alles jo, Gute. Auch. Tschüss. Jo, ciao. Dankeschön, ciao. 1.37 Uhr, 1.38 Uhr. Hier ist Ivy 30, guten Morgen. Ja, hi, Domian. Ivy wird's gesprochen, Ivy. Genau, wie Englisch Efeu. Genau, ich hab's mir schon gedacht. Liebe ja. Ivy, schön, dass du da bist zum Thema Lust, extreme Lust. Ja, man kann es wirklich wörtlich nehmen, unbändige Lust. Unbändige Lust. Seit circa einem Jahr ist das so, das ging von heute auf morgen auf einmal, bin ich ständig geil. Der kleinste Reiz reicht, eine ziemlich kurze Zündschnur, und der kleinste Reiz reicht und mein Unterleib meldet sich mit dem Kribbeln. Sag mal zum Beispiel so einen Reiz. Also da war es noch so, dass dass ein Film gereicht hat oder eine ganz normale Szene in irgendeinem anderen Film. Oder es reicht auch ein Audi. Ein also Audi? Das Auto. Das ja. Ein Audi? Wenn ich irgendwo einen richtig geilen Audi Avant in Wantum Schwarz sehe, geht es auch schon los. Und du wirst bei einem Audi geil? Ja. das ist aber eigentlich gar nicht so das Thema, aber ja, das ist halt auch dazu gekommen. Letztens lief Grip das Motormagazin schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen müsste. Ja, egal. Ja, da war halt ein Audi Quattro RS6 Avant gegen Mercedes und BMW im Test und dabei habe ich es mir dann auch noch dreimal gemocht. Aber du bist nicht Objekt sexuell. Nein, eigentlich nicht. Also der Audi war jetzt das Einzige. Wie gesagt, eigentlich hatte ich im Internet Filme zu einem anderen Sexualthema geguckt und hatte es mir da schon ein paar Mal gemacht und hatte mich dann noch gemütlich auf die Couch gesetzt und dann lief halt diese Sendung und dann habe ich es halt noch dreimal gemacht. Und das funktioniert dann wirklich nur bei Audi, nicht bei BMW, Mercedes, sonst? Ja, BMW und Mercedes, die sehen alle so altbacken aus. Also nee, so Audi ist schon, es gibt Autos, die sehen ähnlich aus. Das klingt mit meinem Handy hier nicht. Ich höre es, ja. Ich pack das mal unters Kissen. Wie ist es denn mit dem Audi Q7? Ja, der natürlich auch. Also so ein SUV hat ja auch was, ne? Ja. Und muss der Audi schwarz sein? Ja. Ja. Also dunkel muss er schon sein, ja. Versuche uns, die wir das natürlich alle nicht nachvollziehen können, versuche uns mal zu erklären, inwiefern man da eine sexuelle Attraktion sehen kann. Wir kommen jetzt gerade so ziemlich stark vom Thema, aber ich sag das nochmal schnell. Also es ist einfach die Form und zu wissen, was da für eine Kraft hintersteckt. Also so ein Porsche oder so reizt mich jetzt gar nicht, aber so ein Audi Avant, ja, so ein Kombi, dem man das nicht zutraut, aber die Kraft, die dahinter steckt. Wahnsinn. Diese Macht einfach. Ja. Und da kommen wir dann auch so leicht zu dem Thema, was... Gut, ich will dich gar nicht so weit von dem Thema wegholen, was du eigentlich erzählen wolltest. Leg mal los. Ja. Und zwar sind wir da dann beim Thema Macht. Im April letzten Jahres ist dann auch noch meine Leidenschaft für die Unterwerfung in mir erwacht. Mhm. Wo wir wieder beim Thema BDSM wären. Ich weiß, das ist mittlerweile wahrscheinlich relativ abgedroschen. Die Leute verdrehen vielleicht die Augen. Aber ja, es ist bei mir wirklich eine Neigung, wie bei anderen schwul sein, lesbisch sein. Das ist erwacht durch einen Zufall. Und seitdem ich mir dessen bewusst bin, weiß ich, dass diese Leidenschaft, sich zu unterwerfen, schon immer da war. Da war mein Alter noch einstellig, als ich die ersten Fantasien hatte. Welche Fantasien waren das so früher als Jugendliche? Ja, so ganz früher war das dann so, was weiß ich, wenn man so Comics geguckt hat, wo die Frauen entführt werden und gefangen gehalten werden und so. Das hat einen dann total angemacht und... ja, und das hat man dann halt auch im Kopf gehabt, diese Fantasien. Ich habe also auch sehr früh angefangen, mich selbst zu entdecken, hatte dabei schon die Fantasien. Ja, und dann ist im April letzten Jahres halt diese Leidenschaft erwacht. Durch was ist die genau erwacht? Gab es ein Ereignis? Ja, das ist etwas klischeehaft. Also ich habe ein Hörbuch über YouTube gehört und ja, jetzt nicht die Augen verdrehen, Shades of Grey. Natürlich. Ich weiß, das ist ganz furchtbar, dieses Buch eigentlich. Also, ja, ich finde es wirklich furchtbar. Ja. Aber zwei Wochen, nachdem ich dieses Buch gehört habe und mir auf einmal bewusst war, oh Wahnsinn, genau das ist das, was ich brauche. Das ist wirklich lustig, dass Frauen stehen total auf dieses Buch. Männer? Nee, jetzt stehe ich nicht mehr drauf. Also ich habe zwei Wochen, nachdem ich dieses Buch gehört habe und ich hier rumgelaufen bin mit einer Erleuchtung ohne Gleichen, habe ich meine erste Live-Erfahrung gemacht und da war dieses Buch einfach nur noch zum Wegwerfen. Das Ende war dann auch nicht mehr schön, da passiert ja auch überhaupt gar nichts und ich habe aber dadurch halt eben diese Leidenschaft entdeckt und seitdem... Wo hast du denn deine erste Live-Erfahrung dann gemacht und wie? Ich habe die über so eine Internetplattform halt, habe ich jemanden kennengelernt und man hat sich dann getroffen bei ihm. Meine Schwester hat aber gewusst, wo ich hingehe, die hat also telefonisch so ein bisschen auf mich aufgepasst, dass man sich halt immer wieder gemeldet hat. Also und da habe ich mein... Die erste Live-Erfahrung, was hat man da mit dir gemacht oder was hat er mit dir gemacht? Also ganz kurz, knapp erzählt, ich sollte zu ihm fahren. Ich hatte auch schon vorgeschrieben bekommen, was ich anhabe, nämlich nur einen Mantel und nichts drunter. Der Klassiker. Und halterlose Strümpfe und Schuhe halt. Und ich habe mir aber fürs Taxi dann noch einen Rock gegönnt, weil ich dachte, okay, der Taxifahrer entführt mich sonst selber. Ja, und dann kam ich da rein, musste ihn dann begrüßen mit einem Knicks. Den ich auch, glaube ich, mehr schlecht als recht hinbekommen habe, weil ich so gezittert habe wie in meinem Leben noch nie. Wie musstest du ihn ansprechen? Den musste ich ganz traditionell, klischeehaft mit mein Herr ansprechen. Mein Herr, ja. Mein Herr, guten Tag und du hast einen Knicks gemacht. Genau. Ja. Und, das hat dich schon erregt wahrscheinlich. Ich kann es nicht beschreiben, ich wäre fast umgekippt. Also er hatte schon echt Sorge, hat er mir so im Nachhinein gesagt, dass ich ihn wirklich da wegklappe, weil ich so am Zittern war, so aufgeregt war. Ich war klatschnass geschwitzt. 2 Minuten später war ich ja schon gefesselt, also im Stehen mit den Händen unter der Decke, und noch 2 Minuten später war ich das erste Mal gekommen. Also ich war so... Aber du warst gekommen, ohne dass er was gemacht hat, groß. Ja, er hat nicht wirklich viel machen müssen. Ja. Also das ist wirklich das Kopfkino, das meiste spielt sich da wirklich im Kopf ab, und ich habe so intensive Gefühle, bei dem Mann ist es dann auch nicht geblieben, er war mir ganz schnell zu lieb und zu weich, und der war auch vergeben, und dann habe ich halt viele Männer kennengelernt, habe die eine oder andere Erfahrung gemacht. Jetzt habe ich seit ein paar Monaten einen und denselben Mann als Spielpartner, wir sind aber nicht zusammen, wir werden auch nie zusammen sein. Es ist halt einfach nur eine Spielbeziehung, dass man sich so einmal die Woche, alle 2 Wochen ungefähr trifft. Wäre einfach das für dich ein Traum, dass du einen Herrn hast, mit dem du auch zusammen sein kannst? Ja, also mein selbstbestimmtes Leben grundsätzlich möchte ich behalten. Dafür bin ich einfach, glaube ich, nicht einfach ein Gemüt genug, dass ich irgendwie meinen kompletten Willen aufgeben würde im Alltag. Also du möchtest keine 24-Stunden-Sklavin sein? Nee, also man kann sich sehr so vorstellen, Beziehung auf Augenhöhe, ganz normal. Ja. Und wenn es aber drauf ankommt, weiß ich, wo mein Platz ist. Und er kann dann jederzeit einfordern, dass es halt jetzt mal losgeht. Ne? Nur mal, damit ich mir so ein Bild von dir machen kann. Was machst du beruflich, wenn du sagen magst? Oder grob sagen kannst vielleicht? Ich möchte studieren. Also ich fange beruflich nochmal komplett neu an, weil bei mir noch eine Hochbegabung festgestellt wurde vor 2 Jahren. Ja. Und was möchtest du studieren? Irgendwas Wissenschaftliches, irgendwo in die Forschung, wo ich immer was mit dem Kopf zu tun habe, weil ich brauche immer was mit dem Kopf zu tun. Und diese Sessions, wie man das so schön nennt, wo man dann halt miteinander spielt, das ist so die einzige Situation in meinem Leben, wo mein Kopf wirklich mal ausschaltet. Mhm. Wo ich nichts denke, sonst ist mein Kopf ja immer nur am Denken, am Denken, am Denken. Das ist furchtbar nervig. Mhm. Und in so einer Session schalte ich einfach ab. Ich habe so intensive Gefühle, man glaubt gar nicht, wie oft eine Frau innerhalb von ein paar Minuten kommen kann. Aber und das ist einleuchtend erklärt, wie du es gerade machst. Ja. Das ist wirklich erklärt. Du bist ja jetzt noch in der Such- und Ausprobierphase. Naja, ich gehe schon rechtes Tempo vor. Also was ich so für Grenzen schon überschritten habe, ist echt unglaublich. Was war denn bisher in diesen Session etwas, was dich besonders wahnsinnig gemacht hat? Besonders, das ist vor kurzem erst gewesen, und zwar stand ich an der Wand gefesselt mit dem Rücken zum Raum, und er hat angefangen mit so einer Nagelrolle, also das ist so wie so eine Farbrolle, nur fest, also und da sind dann so ganz viele kleine so Spitzen dran, nennt man auch Nervenrad oder Nervenrolle, und damit ist er dann so über meine Haut gefahren, und das war so ein Feuerwerk an Nervenreizen, also das über den Rücken. Über den Rücken, über die Pobacken, über die Oberschenkel außen und innen. Und das waren so Nervenreize, so ein Feuerwerk an Reizen. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit diesem Gefühl. Das zwischendurch piekste das natürlich auch so ein bisschen, aber ich habe mich noch mehr dran gedrückt. Und das war so eine Mischung zwischen Schmerz, Kitzeln und Feuerwerk und Nerven und Reflexen. Aber da floss kein Blut. Nein, es floss kein Blut. Also ich bin nicht für bleibende Verletzungen, also schon verantwortungsbewusst damit umzugehen und so weiter. Nun denke ich mir, wenn man in diesen Bereich hineingeht und so begeistert ist, wie du es bist, dass man immer wieder einen neuen Kick haben will. Wo ist die Grenze irgendwann? Das dachte ich auch. Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn das langweilig wird? Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Das war so nach einem Monat. Aber mittlerweile habe ich ja ganz vieles auch öfter mal erlebt und ganz vieles Gleiches erlebt. Aber jede Situation ist trotzdem immer ein bisschen anders. Die Tagesform ist anders, die Stimmung ist anders, die Situation ist trotzdem immer ein bisschen anders. Und es wird nicht langweilig. Egal, was man wie oft macht, nicht langweilig. Nur wäre bestimmt das Größte für dich, wenn einer deiner Herren einen schwarzen Audi hätte. Und er dich war schon mal der Fall. Es war schon mal der Fall, und er muss dich mit in den Audi reinnehmen und mit dem Nagel Dingsbums, wie das auch heißt, dich im schwarzen Audi behandeln. Also mal der erste feste Herr, den ich für über ein paar Wochen hatte, hatte einen schwarzen Audi. Ja, daher kommt's also. Und nee, das war vorher schon, aber er hat halt eben diesen, und dann halt dieser Anzugtyp, ne, so ein seriöser, älterer Herr, der aus dem Audi steigt, das ist was unglaublich erotisch Geiles. Und für mich muss ein Mann auch mindestens 10 Jahre älter sein als ich, dann kickt mich das auch, sonst habe ich da auch nicht wirklich Respekt vor. Ich stehe auch total auf Autos, aber habe kein erotisches Gefühl zu Autos. Ja, und irgendwann war ich so geil nach dem Essen und habe gesagt, boah, ihr Auto ist so geil. Und dann dachte ich, okay, dann fahren wir jetzt auf den Parkplatz. Dann sind wir auf den Parkplatz gefahren, dann sollte ich mich ausziehen. Und ich war so rattig in dem Moment, ich hätte das ganze Auto ablecken können. Ich meine, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber er hat halt so ein paar Fotos so für mich gemacht. Und ich war einfach nur Ivy, absolut geil. Du ich hätte mich auf diesem Auto regeln können. Du verrücktes Ding. Ja, was ich vielleicht noch ganz schnell erzählen sollte, das hatte in der Redaktion, wurde ich da zweimal drauf angesprochen, dass ich auch schon von meinem jetzigen Spielpartner im Pornokino vorgeführt wurde. Oh. Ja. Was genau ist da passiert? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir waren also im Pornokino und da sind ja dann verschiedene Räume, wo verschiedene Filme laufen, da stehen dann ja so Couchen rum und da sitzen die Männer dann drauf und machen, ne, man weiß schon was. Mhm. Und ich hatte nur einen Mantel an, wieder nichts drunter. Das hatte ich dann so im Bad ausgezogen. Und dann sollte ich in einen Raum gehen, wo einer gerade alleine saß, dann mich vor ihn hinstellen, also so schräg neben der Leinwand vor ihm hinstellen, ein Bein auf das Sofa stellen und mich anfassen und ihn dabei provozierend angucken. Mein Herr war natürlich im Hintergrund und hat aufgepasst, ne, dass da nichts passiert. Und der guckte mich an, guckte weg, guckte wieder und konnte überhaupt nicht glauben, was in dem Moment passiert. Der hat dich aber nicht angefasst. Nein, er hat mich nicht angefasst. Aber er konnte in dem Moment echt nicht glauben, was passiert. Mhm. Und ich war natürlich auch total aufgeregt. Und er sagte auch hinterher, das erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben, dass man ins Pornokino geht und da stellt sich eine Frau vor einem und streichelt sich selbst. Ne? Also, es gibt noch viel zu erleben und viel zu tun, glaube ich, für unsere Ivy, unsere zukünftige Naturwissenschaftlerin. Danke, dass du angerufen hast. Sehr interessant. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Bekomme ich ein Autogramm? Ich weiß, die Frage ist immer lästig, aber... Nein, das ist völlig freundlich von euch. Du legst auf, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Natürlich sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du deine Sendung so toll machst. Und danke, dass es endlich mal wieder so ein geiles Thema gibt, mal ohne Krankheiten und ohne Leid. Ich weiß, es haben viele Menschen Krankheiten und Leid, ich auch. Aber es ist auch mal schön, einfach mal wieder was Geiles so zu hören. So sehen wir es auch. Liebe Ivy, vielen Dank, wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, danke schön. Ciao. Die Ivy... steht auf Audis. Hier ist Bernd. Nee. Hallo. Doch, hier ist Bernd, 64. Guten Morgen, Bernd. Hallo? Ja. Du hörst mich und ich höre dich jetzt auch. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Bernd. Ich wollte mal... Ja, leg mal los zu unserem Thema. Ja, ich wollte mal zu deinem Thema so ein paar... Ja? Du kannst gerne sprechen zu unserem Thema, Bernd. Hallo? Jetzt hat Bernd irgendeine Taste, glaube ich, gedrückt und ist weg. Er ist wirklich weg, ne? Hallo? Hallo, hallo? Bernd ist weg. Nee, da ist er wieder. Hallo, Bernd. Er macht irgendwas falsch, ich bin sicher. Ich? Nee, das gibt nichts. Er ist wahrscheinlich ganz aufgeregt und drückt... Ich spreche da einfach rein. Ja, jetzt höre ich dich. Du musst das Ding, was immer du hältst, ein Handy oder den Telefon... Ja, Handy, ganz still bitte halten, nicht irgendwo draufdrücken auf irgendeine Taste. Nee, mache ich ja nicht. So, dann leg mal los. Zum Thema. Nee, das gibt nichts. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von Bernd. Ich warte noch ein paar Sekunden. Hallo? Er ist dann immer wieder da, wenn ich... Schluss sagen will. Hallo. So, Bernd, jetzt machen wir noch einen Versuch. Wenn das nicht klappt, dann muss ich mich leider verabschieden von dir. Du hast zu dem Thema angerufen, dann leg mal los. Ja, ich habe 12 Jahre in Thailand gelebt. Ja. Und habe da sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich werde in dieser Zeit ungefähr 1000 Mädels gehabt haben. Hm. Ich zucke im ersten Moment sehr zusammen, weil ich denke, das hat auch etwas sehr Unappetitliches. Du warst dort bei Prostituierten. Nee, das gibt nichts. Das gibt leider nichts. Da müssen wir den Bernd mal rauskicken. Wer weiß, was das mit ihm gemacht hat, dass er jetzt schon gar nicht mehr telefonieren kann. Man weiß es nicht. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 45. Guten Morgen, Thorsten. Mensch, was ist denn hier los? Hallo, Thorsten. Hallo? Ja, hallo, morgen. Ja. Florian, hallo. Ja, schönen guten Morgen. Jetzt höre ich dich gut. Zu unserem Thema. Ja, zum Thema unbändige Lust. Ja, ich bitte dich aber, den Ton von deinem Radio oder von dem Fernsehgerät komplett abzuschalten. Sonst können wir nicht sprechen. Haben wir es gemacht? Ich. Sehr gut. So. Alles klar. Jetzt können wir anfangen. So, hallo. Ja, hallo. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Thema, warum? Zum Thema unbedingt Lust. Mein Thema unbedingt Lust ist ganz einfach, ich stehe auf Angora-Pullover und Maya-Pullover. Das ist meine unbändige Lust. Du stehst auf Angora-Pullover und? Maya-Pullover, das ist so... Neue Pullover? Ich verstehe es nicht. Neue Pullover oder was? Nee, Maya-Pullover. Ach, Mohair-Pullover, jetzt verstehe ich. Ja, und Angora-Pullover. Und also Angora. Wenn eine Frau einen Mohair-Pullover trägt und mal Angora-Pullover, das ist so mein Ding. Also, Frauen müssen solche Pullover tragen, damit du abgehst. Müssen nicht, aber das ist so mein Ding. Ist dein Ding. Wenn du selbst so einen Pullover anziehst, was passiert dann? Dann werde ich schon erregt. Ach so, das dann doch auch schon. Ja. Und wie hast du das denn entdeckt, diesen Fetisch? Das ist ja ein Fetisch. Das ist ein Fetisch, genau. Ja? Den habe ich ja, das ist schon, also ich bin 45 und ich habe das schon seit über 20 Jahren. Das habe ich so entdeckt. Ich habe einmal eine Frau damals kennengelernt, die hatte so einen Pullover an und den habe ich berührt und dann, das war Wahnsinn. Auch dieses kann man wahrscheinlich nicht erklären, warum das wahnsinnig für dich ist, ne? Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ist es halt so, meine Lebensgefährtin, mit der ich zusammen bin seit 4 Jahren, die hat das erkannt, die habe ich das auch gebeichtet, sage ich mal, und jetzt hat die nur solche Pullover. Die hat nicht nur solche Pullover, aber das ist seitdem ich die kenne, das ist Wahnsinn. Wenn die so einen Pullover anhat, dann geht's einfach ab. Eine absolute Erregung geht von diesen Pullovern aus. Ja, das ist halt dieses flauschige Gefühl. Ja. Und das ist einfach Wahnsinn. Magst du es denn auch, wenn eine Frau auf nackter Haut so einen Pullover trägt? Ja, genau. Das heißt, das Schönste ist für dich eine nackte Frau im Bett mit einem Angora-Pullover. Genau. Auch lustig. Ja, ja. Ja, das ist Wahnsinn irgendwie. Das ist so, das geht einfach total ab. Ich kenne mich mit diesen ganzen Materialien gar nicht so aus. Gibt es denn von diesen Materialien nur Pullover oder zum Beispiel auch Unterwäsche? Ja, es gibt auch Unterwäsche, aber das ist nicht so mein Ding. Also das muss schon zum Pullover sein. Ach, ich dachte jetzt, du würdest völlig abgehen, wenn deine Frau einen Slip aus Angora-Wolle trägt. Das ist dann nicht der Fall. Nein, das nicht. Also es muss schon so ein Pullover sein oder mal her. Also richtig schön flauschig so, das ist richtig schön. Wie baut denn deine Partnerin diesen Fetisch so in eure Sexualität ein? Wie macht sie das? Ja, also am Anfang war es schwierig. Ja, also da so ein bisschen reinzukommen, das war schon von mir auch so ein bisschen peinlich so in den Anfangssituationen, aber ich habe ihr das dann so irgendwie so gebeichtet. Man kam so ein bisschen da rein, weil ich immer gezeigt habe, so, ach, wenn wir irgendwie zum Laden waren, den Pullover möchte ich dir gerne kaufen oder dir so und so und dann, ja, warum denn das? Und wenn wir den gekauft haben, dann so, ich sag, zieh den doch mal an hier abends und ja, dann kam man so langsam rein und dann hast du dann gemerkt, ach, du stehst dann da drauf? Ich sag, ja, das ist so mein Ding. Ja, da war sie schon erstaunt. Da war sie schon ein bisschen erstaunt und dann meinte auch, das wäre so ein bisschen, aber sie hat sich damit abgefunden. Was hat sie abgefunden? Sie fand es dann auch schön. Wie oft? Sie dann auch bitte? Ja, bitte? Ja, dann, ja, so bei dem Sex so, dann, ob das normal wäre, ob ich dann irgendwie so in die Richtung bisexuell oder sowas wäre. Also ich sage, nein, das nicht, aber ich stehe halt so auf diese Sachen. Und wie kommt es denn auf die Idee? Sachen Pullover und Bisex, gibt es da keine Verbindung irgendwie? Nein, es gibt, ich habe ja auch gebeichtet, dass ich mir auch schon diese Pullover auch selber gekauft habe. Mhm. Und weil die dann dachte, ich wäre dann da in diese andere Richtung hier, aber das ist... Ach so, verstehe. Und, Ja. Hat sie, wenn ihr Sex hat, hat sie immer irgendwie so ein Teil an oder vorher angehabt? Nein, nicht immer. Das gibt immer so zwischendurch mal. Ja. Ne, wenn es irgendwie mal da war, ich sage, zieh doch bitte mal den Pullover an oder dies und das und dann. Es geht ausschließlich um das Gefühl, wenn man das anfasst. Es ist die Beispielsweise die Farbe hat keine besondere Bedeutung? Nein, die Farbe nicht. Es geht nur allein das Gefühl um das Material. Ja. Es ist wirklich irre, was es in Sachen Sexualität gibt. Wir haben hier nur wirklich schon so viel gehört und ich bin immer wieder erstaunt. Es ist wahrscheinlich unendlich, sind die Facetten von Sexualität, was Menschen anmacht und was sie erregt. Ja gut, es gibt halt so diese Sachen wie Lack und Leder. Ja gut, und, das ist der Klassiker, ja. Ne? Aber du bist schon was Besonderes mit deinem Angora-Pullover. Ja. Thorsten, danke, dass du uns das auch erzählt hast. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Schönen Gruß an deine Freundin, deine Partnerin. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, eine lustvolle Nacht. Viel Spaß und alles Gute. Bis morgen. Bye, bye.